Soldaten der Gruppe Berlin-Brandenburg. Als Chef des Stabes und Stellvertreter des obersten SA-Führers ist es mir an diesem Tage, wo ich das erste Mal nach der siegreichen Revolution der SA vor ihre Front trete, Pflicht und Bedürfnis, Ihnen für das, was in den vergangenen Jahren und Monaten des Kampfes geleistet haben, Dank und vollste Anerkennung auszusprechen. Das, was heute Deutschland ist und was heute Deutschland heißt, ist mit in erster Linie Ihr Werk, das Werk der Soldaten und der Kämpfer. Und das, was geschaffen ist, ist das Ergebnis eines zähen, beharrlichen, unerbittlichen Kampfes. Eines Kampfes, der gerade wegen der Schwierigkeiten, wegen der Widerstände, die sich entgegengestellt haben, so groß und so stolz gewesen ist. Und wenn ich heute vor 80.000 Männern dieser stolzen Gruppe Berlin-Brandenburg stehe, so möchte ich aussprechen, dass es mit das Verdienst jedes einzelnen, schlichten, einfachen SA-Mannes ist, wenn heute ein anderes Deutschland der Welt gegenübersteht. Gerade hier in Berlin, im Brennpunkt des Kampfes, sind sie dem Gegner an der Klinge gewesen. Tausende von ihnen seit Jahren und immer wieder Jahren in immer gleichem zähen und erbitterten Kampf von Mann zu Mann. Und es ist kein Zufall, dass mehr als ein Zehntel der Opfer, die den Sieg gegeben haben, aus ihren Reihen dem Führer, dem Volk und dem Vaterland gegeben worden sind. Die Revolutionen entscheiden sich immer wieder in der Hauptstadt des Landes. Und so war auch die Verantwortung, die ihnen übertragen war, eine über den Rahmen ihrer Kameraden in den anderen Gauen des Reiches hinausgehende. Haben sie an der Front von Mann zu Mann den erbittersten Kampf zu führen gehabt, die schwersten Opfer zu geben gehabt, so ist auch in den Tagen der Entscheidung auf ihnen die größte Last des Kampfes und die größte Verantwortung gelegen. Und wenn ich gerade Ihnen, den Kameraden der Gruppe Ernst, Dank und Anerkennung im Besonderen aussprechen kann, so weiß ich, dass das all die vielen Hunderttausende unserer Kameraden draußen im Lande verstehen. So haben Sie Ihre Pflicht erfüllt, so haben Sie durch den Einsatz Ihrer Person, durch Ihre Selbstlosigkeit dazu mitgeholfen, das neue Vaterland zu schaffen. Eine Etappe in dem großen Kampfe, der Ihnen gestellt ist, liegt hinter uns. Eine neue Etappe des Kampfes gleicher Arbeit, gleichen Schaffens liegt vor uns. Und wenn wir als Soldaten in diesen neuen Kampfabschnitt eintreten, so müssen wir von einem ausgehen, dass wir, meine Kameraden, die gleichen einfachen, schlichten Kämpfer bleiben, die wir gewesen sind. Dass der Soldat, der durch seine Selbstlosigkeit, Uneigennützigkeit, Vorbild und Beispiel gewesen ist, dies auch in dem neuen Reiche bleibt. Keineswegs ist die Aufgabe der SA abgeschlossen. Sie ist schwieriger, stolzer, verantwortungsvoller und wichtiger denn vorher. Heute handelt es sich darum, diesen SA-Geist, der Deutschland gewandelt hat, bis in die letzten Schichten des deutschen Volkes hineinzutragen. Ganz Deutschland muss von diesem Geist durchdrungen und erfüllt werden. Dann werden wir die Aufgabe erfüllen können, die uns der Führer gestellt hat. Garant der nationalsozialistischen Revolution, Garant des Sieges für immer zu sein. Wir haben als Soldaten in diesem soldatischen, kämpferischen Deutschland das Recht, dafür zu sorgen, dass dieser Kampfgeist, der den Sieg errungen hat, auch den endgültigen Sieg verbirgt. Es muss dahin kommen, dass dieser SA-Geist auch in den düsteren Amtsstuben und Bürostuben Einzug hält. Dass auch hier dieser Staub und diese Stickluft verschwindet und hier der frische, unbekümmerte, stolze Kämpfergeist seinen Einzug hält. Überall im ganzen Deutschen Reich muss das, was Sie vertreten, für was Sie gekämpft haben, für was Sie die Opfer gebracht haben, Gemeingut des Volkes werden. Und dann braucht uns für die Zukunft nicht bange sein. Wenn wir heute, nach wenigen Monaten der durchgeführten Revolution, vielleicht da und dort noch Verhältnisse sehen, die uns Soldaten, wir müssen es offen aussprechen, nicht passen, so wollen wir das Vorbild und das Beispiel geben, dass diese Verhältnisse sich grundlegend ändern. So wie der Führer schlecht und einfach geblieben ist, muss es das Volk bleiben. Das muss sich durchsetzen in Deutschland, dass der innere Wert das Entscheidende ist für die Bedeutung für Volk und Vaterland.